Radio Schrottland auf 777 Kilowatt. Hallo, hier spricht wieder Koks der Drache. Willkommen zu Radio Schrottland. Heute wollen wir uns mit dem geheimnisvollen Thema Detektive beschäftigen. Aber was ist so ein Detektiv überhaupt? Mein Tontechniker, Mies der Werwolf, weiß das ganz sicher. Mies, hör mir doch mal zu. Links. Mies. Rechts. Jetzt leg doch mal links. Das Pendel weg. Was? Ach, ja, genau. Direktive. Detektive. Ja, ich weiß, Detektive, das sind diese gefährlichen Leute mit den dunklen Sonnenbrillen, die wahnsinnig cool aussehen und die ganze Zeit mit dicken Pistolen rumballern. Na, bam, Quatsch. Bam, bam. Detektive arbeiten im Verborgenen. Meistens versuchen sie, unauffällig irgendwelche fraglichen Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, warum König Bleifuß Kronjuwelen plötzlich im Staubsauger waren. Oder was die chinesische Gebrauchsanleitung der neuen Waschmaschine bedeutet.